SWR 2 Extra. Die Macht der Musik. Dschungel. Am Mikrofon Bernd Lechler. 4 Folgen lang hatte unser Held Rob Fleming schweren Liebeskummer. Jetzt ist seine Freundin Laura zu ihm zurückgekommen. In jeder Popschnulze wäre das das Happy End, der musikalische Sonnenuntergang am Strand, alles gut und Ende. Nur im richtigen Leben geht's danach weiter. Man rappelt sich aus dem Sand hoch, streicht die Klamotten glatt und, naja, hören Sie heute die 5. und letzte Folge unserer Radiofassung von Nick Hornbys Kultroman High Fidelity. Die ewigen Top 5 meiner unvergesslichsten Trennungen für die einsame Insel in chronologischer Reihenfolge. Erstens, Alison Ashworth. Zweitens, Penny Hardwick. Drittens, Jackie Allen. Viertens, Charlie Nicholson. Fünftens, Sarah Kendall. Das waren diejenigen, die wirklich wehgetan haben. Findest du deinen Namen darunter, Laura? Ich schätze, du könntest dich unter die Top 10 mogeln. Aber unter den Top 5 ist kein Platz für dich. Diese Plätze sind für Demütigungen und Herzschmerz eines Kalibers reserviert, die du mir gar nicht zufügen könntest. Wenn du mich wirklich fertig machen wolltest, hättest du früher kommen müssen. Sarah Kendall, 1984 bis 1986. Aus dem Charlie-Debakel habe ich gelernt, dass man in seiner eigenen Gewichtsklasse boxen sollte. Charlie war eine Klasse zu hoch für mich. Zu hübsch, zu smart, zu geistreich, zu viel. Was bin ich? Durchschnitt. Ein Mittelgewicht. Nicht der hellste Typ der Welt, aber bestimmt auch nicht der blödeste. Ich habe Bücher wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und Die Liebe in den Zeiten der Cholera gelesen. Unverstanden, glaube ich. Sie handeln von Mädchen, oder? Wenn auch nicht besonders gemocht. Meine 5 ewigen Lieblingsbücher sind Der große Schlaf von Raymond Chandler, Roter Drache von Thomas Harris, Sweet Soul Music von Peter Guralnick, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und, keine Ahnung, irgendwas von William Gibson oder Kurt Vonnegut. Ich sehe ganz annehmbar aus. Ich bin durchschnittlich groß, nicht dünn, nicht dick. Habe keinen unschönen Bartwuchs. Ich halte mich sauber und trage praktisch immer Jeans, T-Shirts und Lederjacke. Außer im Sommer, dann lasse ich die Lederjacke zu Hause. Sarah und ich passten zusammen. Sarah war durchschnittlich attraktiv und sie trug mehr oder weniger die gleichen Sachen wie ich. Und sie war trübselig, im ursprünglichen Sinne des Wortes. Sie war ein paar Jahre zuvor von einer Art männlichem Gegenstück zu Charlie abserviert worden. Ein Typ namens Michael, der irgendwas bei der BBC werden wollte. Er schaffte es nie, der Flachwichser. Und jeder Tag, den wir ihn nicht im Radio hörten, war uns ein stiller Triumph. Unsere Vernunftehe war so zynisch und zu beiderseitigem Vorteil wie jede andere. Und ich glaubte wirklich, ich könnte mein ganzes Leben mit ihr verbringen. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Sie war okay. Da gibt es einen Witz, den ich mal in einer Sitcom gesehen habe, in dem ein Typ ein extrem fettes Mädchen mit Brille abends ausführt, sie betrunken macht und ihr auf die Pelle rückt, als er sie nach Hause bringt. Ich bin nicht diese Art Mädchen, kreischt sie. Er starrt sie verblüfft an. Aber das musst du sein. Das brachte mich zum Lachen, als ich 16 war. Aber ich habe nicht mehr daran gedacht, bis Sarah mir erklärte, sie habe einen anderen kennengelernt. Aber das kannst du nicht, wollte ich stammeln. Alles, was ich damals begriff, war, dass ich eine Liga abgestiegen war und es trotzdem nicht geklappt hatte. Und dies schien mir ein ausreichender Anlass für jede Menge Jammer und Selbstmitleid zu sein. 5 Gespräche. 3. Tag, auf ein Curry, Laura zahlt. Da könnte ich drauf wetten. Ich wette, du hast 5 Minuten, nachdem ich weg war, da gesessen eine Kippe geraucht und dir gedacht, pa, das geht in Ordnung, damit komme ich klar. Und dann hast du da gesessen und dir irgendwas Blödes für die Wohnung ausgedacht. Ich weiß, du wolltest dir einen Typ besorgen, der dir deine dämlichen Plattenlogos auf die Wand malt, ehe ich eingezogen bin, oder? Ich wette, du hast da gesessen, deine Kippe geraucht und dir überlegt, ob du wohl immer noch die Nummer von dem Typ hast. Und dann dachtest du, andere Mütter haben auch hübsche Töchter, hätte schon lange was Neues vertragen können. Und dann hast du irgendwas aufgelegt und in deiner lächerlichen kleinen Welt war wieder alles in Ordnung. Und dann? Und dann bist du zur Arbeit gegangen und hast Dick oder Barry nichts gesagt und es ging dir prima, bis Liz die Katze aus dem Sack gelassen hat und dann warst du in Selbstmordstimmung. Und dann habe ich mit einer anderen geschlafen. Als du mit diesem Sack Ray rumgefickt hast, habe ich eine amerikanische Singer-Songwriterin gebumst, die aussieht wie Susan Day aus L.A. Law. Und mir ging es ganz gut. Nicht zu schlecht. Ziemlich gut sogar. Du weißt aber auch alles, was? Sie zuckt die Achseln und macht ihr selbstgefälliges Gesicht. 7. Tag. Bett. Danach. Glaubst du wirklich, das würde ich dir sagen? Warum nicht? Welchen Zweck sollte das denn haben? Ich könnte dir jede Sekunde, jedes einzelne Mal beschreiben. Und es waren nicht so viele. Und du würdest verletzt sein. Aber immer noch nicht das kleinste bisschen von irgendwas verstehen, auf das es ankommt. Das macht mir nichts. Ich will es nur wissen. Willst was wissen? Wie es war. Es war wie Sex. Wie soll es sonst gewesen sein? Selbst diese Antwort finde ich verletzend. Ich hatte gehofft, es sei überhaupt nicht wie Sex gewesen. Ich hatte gehofft, es sei stattdessen wie etwas sehr viel Langweiligeres oder Unerfreulicheres gewesen. Ich möchte von ihr hören, dass es öde war, dass es stinknormaler Hinlegen und an Rob denken Sex war, dass Mac Ryan im Restaurant mehr Spaß hatte als Laura bei Ray zu Hause. Ist es zu viel verlangt? Hör zu, Rob. Es ist passiert. Es war in vieler Hinsicht gut, dass es passiert ist, weil wir nicht weiterkamen. Und jetzt kommen wir vielleicht weiter. Und wenn Spitzensex so wichtig wäre, wie du glaubst, und der Sex spitze gewesen wäre, dann läge ich jetzt nicht hier. Und das ist mein letztes Wort zu dem Thema, okay? Okay. Allerdings wünschte ich, dein Penis wäre so groß wie seiner. Das ist anscheinend der Länge und Lautstärke des darauffolgenden Prustens, Giggelns und Schnaubens nachzuurteilen, der lustigste Witz, den Laura je gemacht hat. Eigentlich der lustigste Witz, der in der Geschichte der Welt je gemacht wurde. Ich nehme an, er ist ein Beispiel für den berühmten feministischen Humor. Unterwegs zu ihrer Mom. 2. Wochenende. Wir hören eine Mischmasch-Kassette, die sie aufgenommen hat, auf der Simply Red und Genesis und Art Garfunkel Bright Eyes singen. Du kannst das Gesicht verziehen, wie du willst. Das ist eine Sache, die sich hier ändert. Mein Auto, meine Autostereoanlage, meine Kassette unterwegs zu meinen Eltern. Ich gebe uns eine Minute, ehe ich den vielleicht bittersten Kampf zwischen Mann und Frau wieder aufnehme. Wie kannst du Art Garfunkel und Solomon Burke mögen? Das ist, als würde man die Israelis und die Palästinenser unterstützen. Das ist ganz und gar nicht so, Rob. Solomon Burke und Art Garfunkel machen Popplatten und Israelis und Palästinenser nicht. Art Garfunkel und Solomon Burke sind nicht in einen blutigen Territorialkrieg verwickelt. Israelis und Palästinenser schon. Art Garfunkel und Solomon Burke... Okay, aber... Und wer sagt überhaupt, dass ich Solomon Burke mag? Solomon Burke? Got to get you off my mind? Das ist unser Lied. Solomon Burke verdanken wir unsere Beziehung. Ist das wahr? Hast du seine Telefonnummer? Ich habe ein Wörtchen mit ihm zu reden. Aber weißt du nicht mehr? Ich erinnere mich an den Song. Ich wusste nur nicht mehr, von wem er war. Das ist einer dieser Momente, in denen Männer einfach aufgeben wollen. Kannst du wirklich keinen Unterschied zwischen Bright Eyes und Got to get you off my mind erkennen? Doch, natürlich. Das eine ist über Kaninchen und bei dem anderen ist eine Brassband dabei. Eine Brassband? Eine Brassband, das ist eine Horn-Section, verdammte Scheiße. Wenn schon. Ich sehe ein, dass du Solomon Art vorziehst. Ich verstehe es, wirklich. Und wenn mich jemand fragen würde, wen von beiden ich besser finde, würde ich mich jederzeit für Solomon entscheiden. Er ist authentisch und schwarz und eine Legende und was nicht noch alles. Aber ich mag Bright Eyes. Es hat eine hübsche Melodie und abgesehen davon interessiert mich das nicht besonders. Es gibt so viel anderes, worüber man sich den Kopf zerbrechen kann. Ich weiß, ich klinge wie deine Mutter, aber es sind nur Popplatten. Und wenn eine besser ist als die andere, naja, wen kümmert's außer dich und Dick und Barry? Für mich ist das wie den Unterschied zwischen McDonald's und Burger King zu diskutieren. Früher hat dir mehr an Dingen wie Solomon Burke gelegen. Als ich dich kennenlernte und dir die Kassette aufgenommen habe, warst du wirklich hingerissen. Du hast gesagt, ich zitiere, es wäre so gut, dass du dich für deine Plattensammlung schämen müsstest. Naja, du hast mir gefallen. Du warst DJ und ich fand dich spitze und ich hatte keinen Freund und ich wollte einen. Also, hast du dich kein bisschen für die Musik interessiert? Ja, doch, ein bisschen. Und mehr als heute. So ist das Leben, oder? Aber verstehst du nicht, das ist alles, woraus ich bestehe. Wenn dich das nicht mehr interessiert, dann interessiert dich nichts mehr. Was sollen wir dann noch zusammen? Glaubst du das wirklich? Sieh mich an, sieh dir die Wohnung an. Was hat sie sonst außer Platten und CDs? Und gefällt es dir so? Eigentlich nicht. Das sollen wir noch zusammen. Du hast Potenzial. Ich bin da, um es zum Vorschein zu bringen. Potenzial zu was? Zum menschlichen Wesen. Du bringst Leute zum Lachen, wenn du dir die Mühe machst. Und du bist nett. Und wenn du dich entschließt, jemanden zu mögen, fühlt sich dieser Mensch wie der Mittelpunkt des Universums. Und das ist ein ziemlich sexy Gefühl. Nur, dass du dich meistens absolut nicht darum scherst. Du tust eben nur nichts. Du bist in deinem eigenen Kopf gefangen. Anstatt was in Gang zu bringen, sitzt du rum und denkst. Und die meiste Zeit denkst du Unsinn. Du verpasst immer das, was wirklich abgeht. Womit soll ich mich also beschäftigen? Ich weiß nicht. Irgendwas. Arbeiten, Leute treffen, Pfadfinderführer werden oder vielleicht sogar einen Club aufmachen. Etwas mehr als darauf zu warten, dass sich dein Leben ändert und dir alle Chancen offen zu halten. Du würdest noch auf dem Totenbett liegen, an irgendeiner Raucherkrankheit dahinsiechend und denken, wenigstens habe ich mir alle Chancen offen gehalten. Wenigstens habe ich mich nie auf was eingelassen, wo ich mich nicht wieder rausfinden konnte. Und die ganze Zeit, während du denkst, du hältst dir deine Chancen offen, verbaust du sie dir eigentlich. Du bist 36 und hast keine Kinder. Wann willst du also welche haben? Wenn du 40 bist? 50? Darauf läuft das also alles raus. Auf was? Kinder kriegen oder es ist aus. Ist die älteste Drohung der Welt. Leck mich am Arsch, Rob. Das ist nicht das, was ich dir sagen will. Es ist mir egal, ob du Kinder willst oder nicht. Ich möchte welche, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mit dir haben will. Vor dem Fernseher. Am folgenden Abend. Irgendwohin, wo es schön ist. Italien, die Staaten, vielleicht auch die Westindischen Inseln. Ausgezeichnete Idee. Dann mache ich es so. Morgen besorge ich mir eine Handvoll Elvis 78er auf San Min-Verfassung und finanziere es so. Ich vermute, das ist irgendein sarkastischer Plattensammlerwitz. Du weißt, wie blank ich bin. Du weißt, dass ich dich einlade. Mir ist es egal, wie wenig du verdienst. Ich möchte nur, dass deine Arbeit dich glücklicher macht. Davon abgesehen kannst du tun, was du willst. Aber so war es nicht geplant. Als ich dich kennenlernte, waren wir vom gleichen Schlag und jetzt sind wir es nicht mehr. Und inwiefern waren wir vom gleichen Schlag? Du warst ein Mensch, der abends zum Groucho kam und ich war ein Mensch, der die Platten auflegte. Du hast Lederjacke und T-Shirts getragen und ich auch und ich tue es immer noch und du nicht. Weil ich es mir nicht erlauben kann. Abends mache ich es. Wir sind nicht mehr die, die wir früher waren. Wir haben uns auseinandergelebt. Warum sagst du das mit dieser blöden Stimme? Damit sollen unausgesprochene Anführungszeichen angedeutet werden. Ich habe nach einem neuen Weg gesucht, es zu sagen. Ich habe nichts weiter getan, als meinen Job zu wechseln. Und Frisur und Kleidung und Einstellung und Freunde und... Das ist nicht fair, Rob. Du weißt, dass ich nicht mit Igelfrisur zur Arbeit gehen konnte. Und ich kann es mir jetzt leisten, öfter einkaufen zu gehen. Und im letzten Jahr oder so habe ich einige Leute kennengelernt, die ich mag. Bleibt die Einstellung. Du bist härter. Selbstbewusster vielleicht. Strikter. Weniger neurotisch. Hast du die Absicht, den Rest deines Lebens unverändert zu bleiben? Dieselbe Freude oder derselbe Mangel dran? Derselbe Job? Dieselbe Einstellung? Ich finde mich okay. Ja, du bist okay. Aber nicht perfekt. Und glücklich bist du bestimmt nicht. Was würde passieren, wenn du glücklich werden würdest? Ja, ich weiß, dass du direkt an den Titel einer Elvis Costello LP denkst. Das habe ich mit Absicht gemacht. Hältst du mich für ganz blöd? Sollen wir uns dann trennen, weil ich mich an deine miese Laune gewöhnt habe? Was passiert, wenn du, ich weiß nicht, wenn du dein eigenes Plattenlabel gründest und damit Erfolg hast? Zeit für eine neue Freundin? Jetzt bist du blöd. Wieso? Zeig mir den Unterschied zwischen dir mit einem Plattenlabel und meinem Wechsel von der Rechtsberatung in eine Großkanzlei. Mir fällt keiner ein. Ich sage nur, dass du, wenn du überhaupt an monogame Langzeitbeziehungen glaubst, auch zulassen musst, dass mit Menschen Dinge passieren oder auch nicht passieren. Welchen Zweck hat es sonst? Keinen Zweck. Ich sage das mit falscher Milde, aber ich bin eingeschüchtert von ihrer Intelligenz und ihrer Grausamkeit und der Art, wie sie immer Recht hat. Oder zumindest immer Recht genug hat, um mir den Mund zu stopfen. Im Bett. Irgendwie davor und auch irgendwie dabei, falls ihr euch das vorstellen könnt. Zwei Nächte später. Ich weiß nicht, es tut mir leid. Ich glaube, es liegt daran, dass ich unsicher bin. Tut mir leid, Rob. Aber ich glaube, es kommt, weil du halb besoffen bist. Wenn wir vorher diese Probleme hatten, lag es immer daran. Diesmal nicht, diesmal liegt es an der Unsicherheit. Weswegen, würdest du sagen, bist du unsicher? Ich lasse ein kurzes, freudloses Ha ab. Eine Bilderbuchdemonstration in der Kunst des hohlen Lachens. Ich bin noch immer nicht schlauer. Ich bin zu erschöpft, um mich von dir zu trennen. Das alles und Ray, und bist du die ganze Zeit so sauer auf mich. Ich weiß. Tut mir leid, Rob. Ich war nicht sehr... Ich dachte, unsere Beziehung hinge nur an einem seidenen Faden und den müsste ich durchschneiden und das wär's. Also habe ich ihn durchgeschnitten, aber das war es nicht. Es gab nicht nur diesen einen Faden, sondern Hunderte, Tausende, überall, wo ich hinging. Dass Joe so still wurde, als ich ihr sagte, wir hätten uns getrennt. Und dass ich mich an deinem Geburtstag komisch fühlte. Und dass ich mich komisch fühlte, nein, nicht während dem Sex mit Ray, aber hinterher. Und dass mir ganz schlecht wurde, als ich eine von deinen Kassetten spielte, die in meinem Auto lag. Und dass ich mir ständig Gedanken machte, wie es dir geht. Millionen von Dingen. Und dann macht es dir mehr aus, als ich gedacht hatte. Und das macht es noch schwerer. Und dann der Tag bei der Beerdigung. Ich war diejenige, die dich dabei haben wollte, nicht Mom. Ich meine, sie war ziemlich erfreut, glaube ich. Aber es kam mir nie in den Sinn, Ray einzuladen. Und ab da fühlte ich mich erschöpft. Ich war nicht auf so viel Arbeit vorbereitet. Das war es nicht wert, nur um dich loszuwerden. Sie hat für Kitsch keine Begabung. Auch das ist für mich ein Problem. Wie es das für jedes männliche Wesen wäre, das in eindrucksfähigem Alter »The Look of Love« von Dusty Springfield gehört hat. So, habe ich mir vorgestellt, würde das alles sein, wenn ich verheiratet wäre. Verheiratet nannte ich es damals, heute nenne ich es etwas Festes oder Zusammensein. Ich dachte, da wäre dann eine sexy Frau mit einer sexy Stimme und dicken sexy Augen-Make-up, der die Hingabe an mich aus allen Poren quillt. Aletha and Karina Good in Felixstowe, Jonathan Gibbard in Chichester and Alan Kane and some Scott in Salisbury. Thanks very much. In den ersten paar Wochen nach Lauras Rückkehr versuche ich gelegentlich dahinter zu kommen, wie das Leben jetzt ist, ob besser oder schlimmer, welche Änderung meine Gefühle für Laura erfahren haben, wenn sie das haben, ob ich glücklicher bin als vorher. Wie nah dran ich bin, schon wieder das Kribbeln in den Füßen zu bekommen. Ob Laura sich verändert hat, wie es ist, mit ihr zu leben. Die Antworten sind einfach. Besser? Irgendwie schon. Ja, nicht sehr nah. Eigentlich nicht. Ganz nett. Aber auch unbefriedigend, weil ich weiß, dass diese Antworten nicht von Herzen kommen. Aber irgendwie habe ich weniger Zeit zum Nachdenken, seit sie wieder da ist. Wir sind zu beschäftigt mit Reden, Arbeiten, Sex im Moment, viel davon allerdings von mir angezettelt, um meine Unsicherheit zu überwinden. Oder essen oder ins Kino gehen. Vielleicht sollte ich mit diesen Dingen aufhören, damit ich mir alles ordentlich durch den Kopf gehen lassen kann. Denn ich weiß, dass es jetzt darauf ankommt. Aber andererseits, vielleicht sollte ich es lassen. Vielleicht funktioniert es so. Vielleicht kommen die Leute so mit ihren Beziehungen klar. Meine 5 Traumjobs. Erstens, Journalist beim NME, 1976 bis 79. The Clash, die Sex Pistols, Chrissy Hynde, Danny Baker und so weiter kennenlernen. Zentnerweise Platten umsonst bekommen und gute auch noch. Danach meine eigene Quiz-Sendung machen oder sowas. Zweitens, Produzent. Atlantic Records. 1964 bis 71, circa. Aretha, Wilson Pickett, Solomon Burke etc. kennenlernen. Haufenweise Platten umsonst bekommen, wahrscheinlich. Und gute auch noch. Geld wie Heu verdienen. Drittens, x-beliebige Musikerkarriere. Außer klassisch. Oder Rap spricht für sich selbst. aber ich wäre schon als Mitglied der Memphis Horns zufrieden gewesen. Hendrix oder Jagger oder Otis Redding zu sein, verlange ich gar nicht. Viertens, Filmregisseur. Wiederum ein x-beliebiger, wenn auch vorzugsweise nicht deutsch oder Stummfilm. Fünftens, Architekt. Überraschende Platzierung auf Nummer 5, ich weiß. Aber im technischen Zeichnen war ich in der Schule ganz gut. Und damit hat sich's. Und außerdem ist es nicht etwa die Liste meiner Top 5. Es gibt keine Nummer 6 oder 7, die ich wegen der strengen Bedingungen der gestellten Aufgabe hätte rauslassen müssen. Um ehrlich zu sein, bin ich auch nicht ganz so scharf darauf, Architekt zu werden. Ich fand nur, es würde etwas mager aussehen, wenn ich nicht mal 5 zusammen bekäme. Es war Lauras Idee, ich sollte eine Liste machen und eine vernünftige fiel mir nicht ein, also machte ich eine blöde. Ich wollte sie ihr nicht zeigen, aber irgendwas muss mich gebissen haben, Selbstmitleid, Neid, sowas. Und ich zeige sie ihr doch. Sie reagiert nicht. Dann muss es Architektur sein, was? Muss wohl. 7 Jahre studieren. Bist du dazu bereit? Ja, eigentlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich Architekt werden will. Die einzige kreative Idee, die ich je im Leben hatte, war die einer Ausstellung mit Fotos von Handzetteln. Im Fenster des mit Brettern vernagelten Ladens gegenüber meinem hängen Dokumente von historischer Bedeutung. Handzettel, die einen Frank-Bruno-Kampf ankündigen und eine Anti-Nazi-Demonstration, die neue Prince-Single, einen westindischen Komiker. Und alle möglichen Gigs. Und in wenigen Wochen werden sie verschwunden sein. Überdeckt vom Staub der Zeit. Oder zumindest von einem Werbeplakat für das neue U2-Album. Das gibt einem einen Eindruck vom Lebensgefühl der Epoche, stimmt's? Ich stelle mich ab und zu selbst auf die Probe. Ich starre auf die Ladenfront, um mich zu vergewissern, dass ich von den Bands gehört habe, deren Gigs angekündigt werden. Aber die traurige Wahrheit ist, dass ich den Anschluss verliere. Früher kannte ich jeden. Jeden einzelnen, noch so dämlichen Namen. Jeden noch so kleinen Auftrittsort. Und dann, vor 3 oder 4 Jahren, als ich aufhörte, jedes einzelne Wort in den Musikzeitungen zu verschlingen, fiel mir auf, dass mir die Namen der Bands, die in kleineren Clubs oder Pubs auftraten, nicht mehr geläufig waren. Als mir das zum ersten Mal passierte, war ich den ganzen Abend lang deprimiert. Wahrscheinlich, weil ich den Fehler begangen hatte, Dick und Barry meine Unkenntnis einzugestehen. Barry platzte fast vor Hohn und Spott. Dick starrte in seinen Drink, weil es ihm so peinlich für mich war, dass er mir nicht in die Augen sehen konnte. Trotz allem nochmal. Ich mache meine Stichprobe. Wenigstens ist Prinz dabei, also schließe ich nicht mit 0 Punkten ab. Eines Tages werde ich mit 0 Punkten abschließen und dann werde ich mich aufhängen. Und bemerke einen Handzettel, der mir vertraut vorkommt. Auf vielfachen Wunsch steht darauf, die Rückkehr des Groucho Club. Und darunter, jeden Freitag ab 20. Juli im Dog and Pheasant. Den unteren Teil dieses Handzettels kann man nicht sehen, weil eine Band ihn mit einer ganzen Reihe kleiner Handzettel zugepflastert hat. Also reiße ich sie ab und da steht es. Stax, R&B. Mercy Beat und die ein oder andere Madonna-Single. Tanzmusik für alte Leute. DJ Rob Fleming. Was läuft hier? Es ist ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Die Idee kam mir, als ich mit Ray zusammenlebte. Und ich fand sie so gut, dass ich mich richtig ärgerte, weil wir nicht mehr zusammen waren. Vielleicht bin ich deshalb zurückgekommen. Freust du dich? Ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht, aber ja, ich freue mich. Ich bin nervös und eingeschüchtert. Was muss ich da alles für Platten raussuchen und an Equipment besorgen? Aber ich freue mich, ich bin geradezu ekstatisch. Dazu hattest du kein Recht. Angenommen... Was? Angenommen, ich hätte etwas vorgehabt, was ich nicht absagen kann. Was hast du je zu tun, was nicht abgesagt werden kann? Darum geht es nicht. Na trotzdem, du machst es. Vielleicht. Eines Tages werde ich, wenn so etwas passiert, einfach Danke, ist ja toll, dass du daran gedacht hast, ich freue mich drauf sagen. Aber jetzt noch nicht. Du weißt ja, dass wir in der Pause auftreten wollen. Den Teufel werdet ihr. Laura hat gesagt, wir dürfen, wenn ich ihr mit den Handzetteln und allem helfe. Ich gebe euch 10% von der Tür, wenn ihr nicht auftretet. Die kriegen wir sowieso. Okay, 20%. Nein, wir brauchen den Auftritt. 100%, das ist mein letztes Angebot. Wir sind nicht so schlecht, wie du denkst, Rob. So schlecht könnt ihr gar nicht sein, Barry. Hör mal, da werden auch Leute von Lauras Arbeit sein. Leute mit Hunden und Kindern und Tina Turner LPs. Wie willst du mit denen fertig werden? Fragt sich her, wie die mit uns fertig werden. Wir heißen übrigens nicht mehr Barrytown. Sie hatten von der Barrytown-Nummer die Nase voll. Wir nennen uns SDM, Sonic Death Monkey. Sonic Death Monkey? Na, wie findest du es? Dir gefällt's. Barry, du bist über 30. Du schuldest es dir selbst und deinen Freunden und deiner Mom und deinem Dad, nicht in einer Band zu singen, die Sonic Death Monkey heißt. Ich schulde es mir selbst, bis zum Äußersten zu gehen, Rob. Und diese Band geht wirklich bis zum Äußersten. Ein Stückchen weiter sogar. Michael and Holly, you're on Club Radio, hi. All right, Jim? Yeah. Yes, I want to talk about... Ich lerne Caroline kennen, als sie mich für ihre Zeitschrift interviewen kommt und verliebe mich auf der Stelle in sie. Es ist ein heißer Tag, der erste heiße Tag des Jahres. Wir setzen uns an einen Tapeziertisch vor der Tür und beobachten den Verkehr. Und sie hat gerötete Wangen und trägt ein ärmelloses, formloses Sommerkleid, schwere Boots, und aus irgendeinem Grund steht ihr dieses Outfit. Aber ich glaube, heute wäre ich auf jede abgefahren. Das Wetter gibt mir das Gefühl, als hätte ich alle toten Nervenbahnen abgestoßen. Und überhaupt, wie soll man sich nicht in jemanden verlieben, der einen für eine Zeitung interviewt? Mein Leben lang habe ich auf diesen Moment gewartet und als er da ist, kann ich es kaum glauben. Ich fühle mich unvorbereitet, kalt erwischt. Was sind deine 5 absoluten Lieblingsplatten, sagt sie. Wie bitte? Deine 5 Lieblingsplatten aller Zeiten. Deine Liste für die einsame Insel. Wie, im Club oder zu Hause? Gibt's da einen Unterschied? Natürlich! Zu schrill. Ja, einen kleinen. Es gibt meine 5 liebsten Danceplatten und dann gibt es meine 5 Lieblingsplatten. Verstehst du, eine meiner Lieblingsplatten aller Zeiten ist Sin City von den Flying Burrito Brothers, aber die würde ich nie im Club spielen. Es ist eine Country-Rock-Ballade, da würden alle nach Hause gehen. Macht nichts. 5 von irgendwas. Also noch 4. Wieso noch 4? Naja, wenn einer davon Sin City ist, dann bleiben noch 4. Nein! Ich habe nicht gesagt, es sei unter den ersten 5. Ich sagte nur, es sei eins meiner Lieblingsstücke. Letztendlich landet es vielleicht auf Platz 6 oder 7. Wo sind sie hin? Aus irgendeinem Grund fällt mir praktisch keine einzige Platte ein, außer Respect. Und das ist definitiv nicht mein Lieblingssong von Aretha. Kann ich heimgehen und es mir überlegen und dir dann durchsagen? In etwa einer Woche? Wenn dir nichts einfällt, macht's auch nichts. Dann mache ich eine Liste. Sie will eine Liste machen. Sie will mich der ersten und einzigen Chance berauben, meine Charts zur Veröffentlichung in einer Zeitung zusammenzustellen. Nichts da. Oh, ich bin sicher, dass mir da etwas einfällt. A Horse with No Name, Beep Beep, My Baker, My Boomerang Won't Come Back. Plötzlich wird mein Kopf überschwemmt mit Titeln abscheulicher Platten und ich fange fast an zu hyperventilieren. Okay, schreib Sin City auf. Es muss doch noch eine weitere gute Platte in der gesamten Geschichte der Popmusik gegeben haben. Baby, Let's Play House und Aretha. Denk auch an Aretha. Think von Aretha. Franklin. Nicht aufregend, aber man kann damit leben. 3 geschafft. Bleiben noch 2. Louie Louie von den Kingsmen, Little Red Corvette von Prince. Wunderbar, sehr schön. War es das? Naja, ich hätte nichts gegen ein kurzes Gespräch, wenn du noch Zeit hast. Klar, aber für die Liste ist das alles. Das macht 5. Willst du noch was ändern? Habe ich Stir It Up von Bob Marley genannt? Nein. Das nehme ich lieber noch rein. Was willst du rauslassen? Prince. Kein Problem. Und dann nehme ich Angel anstelle von Think. In Ordnung. Ich glaube, ich sollte auch lieber James Brown reinnehmen. Papa's Got a Brand New Bag statt Elvis. Tschüss dann. Ich freue mich richtig auf nächsten Freitag. Ich fand es immer toll, was du aufgelegt hast. Wenn du möchtest, mache ich dir ein Tape. Wirklich? Das würdest du tun? Dann könnte ich zu Hause meinen eigenen Croucho Club machen. Ist kein Problem. Tapes aufnehmen ist eins meiner Hobbys. Ich weiß, dass ich es tun werde. Vielleicht noch heute Abend. Und ich weiß auch, dass ich mir wie ein Verräter vorkommen werde. Ich glaub's einfach nicht. Wie konntest du nur? Was? Seit wir uns kennen, hast du mir vorgebetet, dass Let's Get It On von Marvin Gaye die größte Platte aller Zeiten ist. Und jetzt hast du sie nicht mal in deinen Top 5. Oh, Scheiße, Pisse, Arsch! Ich wusste, ich hatte... Und was ist aus Al Green geworden? Und The Clash? Und Chuck Berry? Und der Mann, über den wir Streit hatten, Salomon sowieso? Gott verdammt. Ich rufe Caroline am nächsten Morgen ab. Sie ist nicht da. Ich lasse ihr etwas ausrichten. Sie meldet sich nicht. Ich rufe wieder an. Ich hinterlasse noch eine Nachricht. Es wird langsam peinlich, aber meine Top 5 gehen mir nicht ohne Let's Get It On in Druck. Bei meinem dritten Versuch habe ich sie am Apparat. Okay. Die definitiven Top 5. Nummer 1, Let's Get It On von Marvin Gaye. Nummer 2, This Is The House That Jack Built von Aretha Franklin. Nummer 3, Back In The USA von Chuck Berry. Nummer 4, White Man In Hammersmith's Play von The Clash. Und schließlich und endlich, So Tired Of Being Alone von Al Green. Ich kann die Liste nicht nochmal ändern, weißt du? Die steht jetzt. Wunderbar. Dein Tape habe ich fast fertig. Wirklich? Das ist richtig süß von dir. Soll ich es dir schicken oder wollen wir was trinken gehen? Was trinken wäre mir recht. Ich möchte dir einen ausgeben, um mich zu bedanken. Tapes? Tja, die funktionieren immer. I wish I was a spaceman, the fastest guy alive. I'd fly you around the universe in Fireball XL5. Einen Tag, bevor ich mich mit Caroline auf den verabredeten Drink treffen soll, entwickle ich alle klassischen Symptome des Verknalltseins. Nervöser Magen, lange Tagträumereien, völliges Unvermögen, mich an ihr Aussehen zu erinnern. Und verdammt nochmal, wann hört der Scheiß endlich auf? Will ich etwa den Rest meines Lebens von einem Stein zum anderen hüpfen, bis keiner mehr da ist? Will ich jedes Mal abhauen, wenn es mir in den Füßen kribbelt? Das bekomme ich nämlich jedes Vierteljahr, zusammen mit der Nebenkostenabrechnung. Ich weiß, was mich an Laura stört. An Laura stört mich, dass ich sie nie wieder zum ersten, zweiten oder dritten Mal sehen werde. Ich werde nie wieder 2 oder 3 Tage schweißgebadet versuchen, mich an ihr Aussehen zu erinnern. Nie wieder werde ich zu einem Treffen mit ihr eine halbe Stunde zu früh im Pub sein, unentwegt auf denselben Zeitungsartikel starren und alle 30 Sekunden auf die Uhr sehen. Nie wieder wird der Gedanke an sie etwas in mir auslösen, wie es Let's Get It On in mir auslösen kann. Und klar, ich liebe sie und mag sie und habe gute Gespräche, angenehmen Sex und leidenschaftliche Kräche mit ihr. Und sie kümmert sich um mich, macht sich Gedanken über mich, macht den Groucho für mich klar. Aber was zählt das alles, wenn eine mit nackten Armen, nettem Lächeln und Doc Martens in den Laden kommt und sagt, sie wolle mich interviewen? Nichts zählt es. Aber vielleicht sollte es etwas höher bewertet werden. Scheiß drauf. Ich schicke das Scheiß-Tape mit der Post. Wahrscheinlich. Ehe die Band auf die Bühne kommt, läuft alles großartig. Früher dauerte es immer seine Zeit, die Leute warm zu spielen. Aber heute gehen sie von Anfang an mit. Das liegt teilweise daran, dass die meisten der Leute, die heute Abend da sind, einige Jährchen älter sind als vor einigen Jahren. Falls ihr versteht, was ich meine. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass ich schweinegut bin. Dass ich nichts von der alten Magie verloren habe. Nach einer Sequenz, die OJs, Backstabbers, Harold Melvin and the Blue Notes, Satisfaction Guaranteed und Madonna, Holiday, The Ghetto, das mit einem Johlen begrüßt wird, als sei es mein Song, nicht einer von Donny Hathaway, und Nelson Mandela von den Specials, winseln sie um Gnade. Und dann ist die Band dran. Mir wurde befohlen, sie anzukündigen. Barry hat mir sogar aufgeschrieben, was ich sagen sollte. Ladies und Gentlemen, fürchtet euch. Fürchtet euch sehr. Hier sind Sonic Death Monkey. Aber er kann mich am Arsch lecken. Und schließlich brumm ich nur den Namen der Band ins Mikrofon. Sie tragen Anzüge und schmale Schlipse. Und als sie die Gitarren an den Verstärker anschließen, ertönt ein entsetzliches Feedback-Jaulen, das ich im ersten Schrecken für ihre Eröffnungsnummer halte. aber Sonic Death Monkey sind nicht mehr, was sie waren. Test, Test, 1, 1, 1, hörte mich, 1, hallo, okay! Wir heißen nicht mehr Sonic Death Monkey, wir sind möglicherweise kurz davor, die Futuristics zu werden, aber das ist noch nicht entschieden, Leute. Heute Abend sind wir jedenfalls Backbeats. A one, a one, a one, two, three, we'll shake it up, baby, now! Und damit sind sie mitten in Twist and Shout, Note für Note perfekt und der ganze Laden steht Kopf. Und singen kann Barry auch. Sie spielen Route 66 und Long Tall Sally und Moni und Do You Love Me. Und als Zugabe bringen sie In the Midnight Hour und La Bamba. Jeder Song ist, kurz gesagt, gut abgehangen und von hohem Wiedererkennungswert und hundertprozentig geeignet, ein Publikum von Mit-30ern zu erfreuen, das Hip-Hop für etwas hält, was ihre Kinder bei der rhythmischen Sportgymnastik machen. Was war denn mit euch los? Laura hat gesagt, wir dürften nur spielen, wenn wir für den Abend ein paar anständige Songs lernen würden. Aber wir fanden es spitze. Die Jungs reden davon, das Popstar-Ding abzublasen und bei Silberhochzeiten zu spielen. Was hältst du davon? Klar, warum nicht? Doch. Ich sehe lieber Leute zu Long Tall Sally tanzen, als mit den Händen über den Ohren zum Ausgang flüchten. Gefällt's dir im Club? Ganz okay. Bisschen populistisch für meinen Geschmack, weißt du? Ich spiele Got to Get You Off My Mind von Solomon Burke. Und alle wagen sich auf die Tanzfläche. Als Laura die ersten Takte hört, fährt sie herum und grinst und winkt mir ein paar Mal mit erhobenem Daumen. Und ich beginne im Kopf, eine Kassette für sie zusammenzustellen. Eine mit lauter Zeug, von dem sie gehört hat. Und lauter Zeug, das sie sich anhören würde. Heute Abend sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie das geht. High Fidelity, Teil 5, nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann. Funkfassung in 5 Teilen von Katrin Zipse. Mit Michael Mertens als Rob und Sophie von Kessel als Laura. In weiteren Rollen Ingo Hülsmann und Anna Riedel. Ton und Technik Johanna Fegert, Peter Lübke und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginsler, Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.